Mission Unterhose. Eine Geschichte von Sylvia Heinlein. So verbrachte ich meine Sommerferien. Im Schatten unter dem Apfelbaum auf der Gartenliege. Mit Erdnusskeksen und Benny Hottenheften. Hotten ist Geheimagent. Und das war ungefähr das 1000. Benny Hottenheft, das ich las. Heimlich natürlich. Meine Eltern wollen nämlich nicht, dass ich diese brutalen Geschichten lese. Ganz schlecht geschriebener Schund ist das, sagen sie immer. Ich leg dich um. Sag goodbye zum Leben. Geben Sie auf. Sie kommen hier nicht lebend raus. Ich finde die Hefte kein bisschen schlecht geschrieben. Und Herr Moll findet das auch nicht. Immer wenn er nämlich seine Hefte ausgelesen hat, gibt er sie an mich weiter. Herr Moll war früher bei der Kriminalpolizei. Nicht weiter aufregend. Hin und wieder eine kleine Schießerei, aber sonst wenig los, sagt er immer. Aber es war sowieso wenig los, waren ja wie gesagt Sommerferien. Meine Eltern mussten arbeiten und waren den ganzen Tag weg. Alle anderen Kinder aus der Siedlung waren im Urlaub. Das war mir gerade recht. Ich mag's, wenn ich meine Ruhe hab. Hey! Hey! Hey! Hey! Am Gartentor hüpfte ein Junge auf und ab, wackelte mit dem Kopf und schlenkerte wie verrückt seine Arme. Hey! Ich hab nen Flummi verschluckt. Kalli. Mit Kalli hatte ich nichts zu tun. Ich wohnte am Ende der Siedlung und Kalli ganz an ihrem Anfang, praktisch am anderen Ende der Welt. Wir sind die letzten Überlebenden. Keiner da außer uns. Alle schön im Urlaub, am Strand und so. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel. Und weißt du, wie die Nuschel heißt, wenn sie Schnupfen hat? Niesnuschel. Ich komm mal rein, ja? Yeah. Nein, also ich weiß nicht, eigentlich. Hallo, ho, ho, Leute. Yeah. Jetzt macht euch auf was gefasst. Alright. Hier kommt Kalli mit seiner Show. Yeah. Haltet euch fest, du Dubidi da. Yeah. Jetzt geht's ab. Alright. Kann ich einen? Ja. Springt ein Keks gegen die Wand, bricht sich ein Krümel. Witz. Das war ein Witz. Nicht lustig? Ich muss rein. Ich muss noch mein Zimmer aufräumen und meine Eltern kommen gleich. Ich komme wieder. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich war in die Hände eines durchgedrehten Witzeerzählers geraten. Ich meine, er sang nicht schlecht und sein Tanz war ulkig. Trotzdem, Kalli war eindeutig verrückt. Ich schlüpfte durch die Terrassentür, verriegelte sie und hastete in mein Zimmer. Von dort aus spähte ich vorsichtig in den Garten. Kalli war verschwunden. Am nächsten Tag blieb ich bis mittags im Haus. Aber dann hatte ich mein Agentenheft ausgelesen und brauchte dringend Nachschub. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich Herrn Moll im Nachbargarten die Blumen gießen. Meine Chance, an das neue Benny Hottenheft zu kommen. Und vielleicht auch noch an ein paar Erdnusskekse. Ich liebte die Dinger. Bei uns zu Hause gab es keine gekauften Kekse. Weißes Mehl war für meine Eltern ungefähr so ein Horror wie für andere Leute eine tote Maus im Kuchen. Doch kaum hatte ich von Herrn Moll die Hefte und Kekse zugesteckt bekommen, kam wer um die Ecke? Hey, hey, hey, hey, da bist du ja. Wir gehen ins Schwimmbad. Ich gehe nicht ins Schwimmbad. Egal, dann gehen wir eben zu mir. Ich habe alle DVDs von Beek. Kenn ich nicht. Ich darf sowieso nicht fernsehen. Wir haben gar keinen Fernseher. Du kennst Beek nicht? Den Komiker? Okay, los, Digga. Ich bin nicht dick. Spaß. Digga heißt nicht Dicker, Digga heißt Kumpel. Wenn wir nicht bald losmachen, ist Winter und wir können einen Schneemann bauen. Als mir dann auch noch Herr Moll aufmunternd zunickte und meinte, Eltern müssten ja nicht alles wissen, folgte ich Kalli eben. Du wirst dich totlachen und wir können Cola trinken. Kennst du den? Ein Pferd geht in den Salon und bestellt eine Cola mit 13 Eiswürfeln. Mann, oh Mann, ich wurde echt entführt am helllichten Tage. Und ich wehrte mich nicht. Ich Wurm. Bis Kallis Haustür hinter uns ins Schloss fiel, hatte ich nach einer Ausrede gesucht, warum ich unverzüglich umkehren musste. Es war mir aber keine eingefallen. Man Man muss Pizza und Chips und Flips essen und dazu Cola trinken, wenn man Big guckt. Oder willst du lieber Salzstangen? Ja! Wahnsinn! Kali war ganz sicher nicht normal, aber das war mir ab dem Zeitpunkt egal. Ich war im Paradies gelandet und würde nicht eher gehen, bis ich alles aufgegessen und so viel Cola getrunken hatte, wie ich nur konnte. Schiebst du mal die Pizza in die Mikrowelle? Aha. Hey, und das sind die Dinger, die du ständig liest, oder? Ja, Benny Hotten, meine Lieblingsgeschichten. Was steht denn hier so drin? Geheimdienstsachen, Verfolgungsjagden, Schießereien und so. Cool. Da kann man auch was lernen, wenn man zum Beispiel Geheimagent werden will. Willst du? Glaub schon. Wow. Ich hatte Angst, dass Kali mich auslachen würde. Aber er fand es anscheinend das Normalste der Welt, Geheimagent werden zu wollen. Jetzt pass auf, jetzt kommt Big. Geweckt. Um 11. Wenn ich so früh aus dem Bett springen muss, schlafe ich wohl besser in einem Toaster, oder wie? Big war ein großer, ziemlich moppeliger Typ mit langen blonden Haaren und einer lustigen Knubbelnase. Um den Hals trug er gleich mehrere Silberketten und an den Fingern enorme Ringe mit glitzernden Steinen. Was meint ihr? Was sind eigentlich die teuersten Tomaten? Ja, da denkt ihr jetzt mal nach. Kommt ihr nie drauf. Jetzt kommt die Geldautomaten. Die Geldautomaten. Zurück zu meiner Freundin. Die mault dann immer. Wir guckten die Big Show bis zum Ende. Und Kali murmelte die Texte mit, er kannte sie alle auswendig. Wir guckten noch zwei DVDs mit anderen Komikern. Die eine war eine pummelige Frau in einem viel zu engen Superman-Kostüm. Sie nannte sich Wonder Woman. Der andere Comedian hieß Herr Humpf, ein winziges, verwirrtes Männlein, das in einem zu großen Anzug steckte. Aber für Kali war Big der Beste. Und ich widersprach ihm nicht. Genau sowas will ich auch mal machen. Ich hab auch schon was, so showmäßig. Soll ich mal zeigen? Es ist schon kurz nach 5. Meine Eltern sind wahrscheinlich schon von der Arbeit zurück. Ich muss eigentlich... Also eigentlich muss ich jetzt los. Es wird doch gerade erst lustig. Nach dem Abendessen wollte ich auf jeden Fall nochmal zu Kali. Ich war neugierig auf das, was er mir zeigen wollte. Aber dann kam meine Mutter. Ich würde schon gern noch etwas mehr über diesen Kali wissen. Es ist keines von diesen Kindern, die den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, oder? Da sagte ich jetzt mal nein. Denn bestimmt saß Kali nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher. Wir vertrauen dir, schaltete sich dann auch noch mein Vater ein. Er sah mir tief in die Augen und brummte, um 8 bist du zu Hause. In Kalis Zimmer stand ein Hochbett. Unter dem Hochbett stand ein gemütliches Sofa. Und über dem Sofa klebte ein Plakat von Big. Ansonsten war es das unordentlichste Zimmer, das ich jemals gesehen hatte. Über den Boden verteilt lagen Socken und T-Shirts und Unterhosen und Lego-Bausteine und Actionfiguren und in den Regalen türmten sich Bücher und Spielzeug kreuz und quer. In meinem Zimmer herrschte Ordnung. Unordnung machte mich wuschig. Ich sortierte meine Bücher und Lego-Steine und überhaupt alles, was ich besaß, nach Größe und Farbe. Ich mochte ordentliche Stapel und verstaute meine Spielsachen in Kästen, die ich in einer geraden Linie nebeneinander aufstellte. Kali klopfte auf seinen Schreibtisch. Er war übersät von Schulheften und kleinen Zetteln. Alles Witze. Boah. Ich brauche 1 Million Witze für meine Show. Wow. Hier, der ist gut. Aha. Sitzen 2 U-Boote im Keller und stricken mit Heugabeln Kastanienmännchen. Aha. Sagt das eine U-Boot, du, ich hab Angst im Dunkeln. Aha. Sagt das andere, macht nix, ich hab einen Joghurt in der Tasche. Aber du hast nicht richtig gelacht. Na, warum? Naja, also du könntest ihn noch witziger erzählen. Die U-Boote, die könnten irgendwie ulkiger sprechen. Ich hab Angst im Dunkeln. Nee, U-Boote piepsen nicht. Ich hab Angst im Dunkeln. Ich hab Angst im Dunkeln. Tschü-tschü. Tauchfahrt. Blopp, blopp, blopp, blopp, blopp. Luftblasen 1, 2. Check 1, 2. Jagd auf Roter Oktober 1, 2. Karl, ich... Digga! Ich zeig dir einfach meine ganze Show. Pass auf. Yeah. Ich komme mal zur Tür rein, dann geht's los. Okay. Hier kommt Kali mit seiner Show. Schwubel die da und schwubel die do. Mann, ist das heiß heute. Ich hab sowas von geschwitzt auf dem Weg hierher. Aha. Und da komme ich an einem Baum vorbei und da liegt schön gemütlich ein Keks drunter. Und wie nennt man den wohl? Liegekeks? Nee, schattiges Plätzchen. Und da steht ein Elefant in meiner Küche, der will unbedingt in den Kühlschrank rein. Und was glaubt ihr, wie ich den da reinbekommen hab? Kühlschranktür auf, Elefant rein, Kühlschranktür zu. Ach, den kennst du schon. Mhm. Aber pass auf, jetzt kommt das Beste. Monsterzeit! Ich sah mit offenem Mund zu, wie Kali durchs Zimmer tobte. Er zerquetschte unsichtbare Raumschiffe, zertrümmerte Hochhäuser, riss Bäume aus und warf Elefanten umher. Zum Schluss explodierte das Monster und Kali blieb mit geschlossenen Augen regungslos auf dem Boden liegen. Ende der Show. Du fandest es schlecht. Ja, das muss ich erst analysieren, also gründlich untersuchen. Digga, du bist ein Freak, du bist ein Fremdwort-Freak. Cool. Du brauchst ein System. Mhm. Gib mir mal die ganzen Witze. Hier. Ich muss mich da erstmal sortieren. Also, wie heißt ein Cowboy ohne Pferd? Sattelschlepper. Komm, Alter, der ist gut. Ja, ja, ja, der kann drinbleiben. Aber dann bräuchte man wieder einen Tanz. Tanz. Und der hier, warte mal, der mit dem Elefant, na nee, der kommt raus. Und bei dem da, bei dem musst du unbedingt die Stimme verstellen. Du bist echt ein Freak, Mann. Oh, wie viel Uhr ist das? 8:30. Mist, das ist bestimmt meine Mutter. Oh, das gibt Ärger. Ich komme. Ich wusste schon, was jetzt kommen würde. Von wegen 8 Uhr und so. Aber 8? 8 Uhr ist eine Babyzeit. Da gehen ja noch nicht mal die Wurstzipfel ins Bett. Auch darauf hatte meine Mutter immer eine Antwort parat. Der frühe Schlaf ist der gesündeste. Meine Mutter packte mich an der Hand, bedankte sich und zog mich von der Haustür fort. Ciao, Digga. Und bleib so, wie ich werden sollte. Den ganzen Heimweg über schüttelte meine Mutter den Kopf. Und als wäre das alles noch nicht genug, hatte sie dann auch noch die Idee, dass wir ganz bald Kali zum Abendessen einladen sollten, damit sie und Papa ihn ein bisschen besser kennenlernten. Ich war mir nicht sicher, ob es klug war, wenn meine Eltern Kali besser kennenlernten. Ich blieb noch lange wach an diesem Abend. Ich hatte die Zettel mit den Witzen und seine Notizen mitgenommen und übertrug sie ordentlich in ein leeres Schulheft. Auf der einen Hälfte der Seiten standen die Witze und auf der anderen Hälfte stand, wie Kali sie präsentieren sollte. Ich war sehr zufrieden, als ich mir alles noch einmal durchlas und Kalis Show auf den Umschlag schrieb. Guten Morgen, Leute. Seid ihr bereit für ein super Frühstück? Wollt ihr echtes Abenteuer? Hier ist es. Kali war beim Frühstück, als ich am nächsten Morgen mit dem Heft bei ihm ankam. Hört ihr die Cornflakes knirschen? Hört ihr sie knirschen, Leute? Du, ich habe einen Plan gemacht. Schau mal, hier stehen die Witze, ja? Und hier steht, wie du sie am besten vorführst. Das musst du jetzt nur noch auswendig lernen. Hört ihr sie knirschen, Leute? Und wenn ihr euch einsam fühlt, Leute, knuddelt eure Cornflakes. Knuddelt sie. Sehr gut. Das kommt rein in die Show. Und schau mal, und das hier, das übst du jetzt jeden Tag, okay? Okay, okay. Aber vorher müssen wir in dein Planschbecken. Hä? Bislang hatte ich im Planschbecken nichts anderes getan, als lesend im Wasser zu liegen. Jetzt brachte Kali mir bei, mit Anlauf verrückte Sprünge ins Becken zu machen. Die besten waren der gedrehte Ich fliege vom Motorradsprung und der wahnsinnig mit den Flügeln flatternder Kreischvogelsprung. Kalli übte ein bisschen an seiner Show und dann wollte er, dass ich aus dem Benny Hottenheft vorlese. Ja, komm schon, ich bin nicht so der Selberleser. Na gut, also... Benny Hotten und sein Partner schlichen gerade einmal wieder auf gefährlicher Mission umher und durften keinesfalls entdeckt werden. Genau. Lass uns rumschleichen. Wie rumschleichen? Agentenmäßig um die Häuser schleichen eben. Und niemand darf uns entdecken, weil wir nämlich nur Unterhosen anhaben. Aber wenn uns jemand sieht, das ist peinlich. Ja, super peinlich. Wenn uns jemand entdeckt, ist das unser Tod. Mission Unterhose. Digga, das ist Mission Unterhose. Ich wusste mittlerweile, wenn Kalli entschlossen war, gab es kein Zurück. Als wir am Ende der Straße eine Fußgängerin in die Siedlung einbiegen sahen, sprinteten wir hinter den einzigen nahen Busch, der Deckung bot. Er stand in einem Vorgarten, einem hübsch bepflanzten Blumenbeet, direkt unter einem Küchenfenster. Von dort aus linsten wir hervor, bis die Frau in einem der nächsten Häuser verschwunden war. Kalli begann triumphierend seinen Mission-Unterhose-Tanz. Wir sind Agenten ohne Unterhemden. Wir sind die Superflitzer, zu schnell für jeden Blitzer, sind fast unsichtbar und sind trotzdem da. Wir sind super versteckt, du wirst keinen entdeckt. Also bleibt auf der Hut, denn wir sind... Doch dann schaute hinter uns ein Mann durchs Fenster. Er war eindeutig nicht erfreut, uns zu sehen. Aufgebracht deutete er auf die zerknickten Blumen und hantierte am Fensterhebel herum. Wir zögerten keinen Augenblick und rasten zur Straße. Ich rannte exakt 8 Schritte, bis sich meine Füße ineinander verwickelten und ich in einem schönen Bogen hinflog. In dem Moment öffnete sich ein Gartentor und eine Frau mit einem kleinen, struppigen Hund an der Leine trat ins Freie. Kalli zog mich hoch. Struppi wollte jagen und kläffen. Als er mich eingeholt hatte, schnappte er nach meiner Unterhose und erwischte mit seinen kleinen scharfen Zähnen meinen Po. Au! Au! Da lang! Wir müssen durch die Gärten. Ab durch die Hecke, rüber zum Nachbargarten. Die ist viel zu dicht und breit, Kalli. Au! Komm schon, Digga. Wir passen da nie durch. Ich bin fast durch, das geht schon. Oh Mist. Was denn? Was ist da auf der anderen Seite? Eine... Ich hörte einen heiseren Schrei. Auf einer Gartenliege lag eine alte Dame. Wir stürzten über sie hinweg, die Liege fiel um und die Oma auch. Spring! Ich bin kein Springer. Weißt du, ich bin noch nie über irgendwas. Spring, Digga! Ich weiß nicht, wie genau ich über den Zaun gekommen bin. Spuckte aber auch ganz schön viel Erde und sogar ein Stiefmütterchen aus, bevor wir weiterrennen konnten. Du bist ganz schön zäh, Digga. Zäh zu sein war ein wirklich gutes Gefühl. Zu Hause schlug meine Mutter natürlich die Hände über dem Kopf zusammen, als sie meine Wunden sah. Sie wollte mich verarzten, aber ich wehrte ab. Ich bin zäh, zäh und cool, sagte ich ihr. Aber Hasenmuckel, du darfst auch gerne sanft und weich sein. Wir mögen dich so empfindsam, wie du bist. Tja, die Zeiten waren jetzt vorbei. Ab jetzt war ich leider auch mal zäh und cool. Mission Unterhose musste verfeinert werden. So viel war Kalli und mir klar geworden. Von nun an nahmen wir einen Regenschirm mit, wenn wir abends durch die Siedlung schlichen. Sobald jemand auftauchte, spannten wir den Schirm und duckten uns dahinter. Es war nur selten jemand außer uns unterwegs. Also wurden wir mutiger und begannen, die Bewohner der Siedlung durch die Küchenfenster zu beobachten. Herr Moll aß nur Sachen aus Dosen, meistens Bohnen oder Kartoffelsuppe. Manchmal öffnete er sich auch ein Glas Würstchen. Er aß die Würstchen direkt aus dem Glas und las dabei stets ein Benny-Hotten-Heft. Ein paar Häuser weiter wohnte Frau Bieber. Sie war wohl so alt wie Herr Moll und lebte ebenfalls allein. Sie kochte jeden Tag etwas Feines, Gulasch, Braten, Rouladen, Aufläufe, lauter leckere Sachen. Die Portionen, die sie kochte, waren mächtig, aber sie aß immer nur ein kleines Tellerchen davon. Mann, Das ist total traurig. Wenn wir beide mal alt sind, wohnen wir zusammen, okay? Okay. Wir könnten Herrn Moll und Frau Bieber doch zusammenbringen. Genau. Cool. Eine Rettungsmission. Ich weiß auch schon wie. Gib mir mal Zettel und Stift. Hier. Also. Alleine essen ist nicht lustig. Herr Moll ist auch immer allein und nur Sachen aus der Dose. Wir wissen alles. M-U. M-U? Na, Mission Unterhose. Ja, und wir schreiben noch einen Witz dazu. Kalli, ich weiß nicht, ob das passt. Doch, auf jeden Fall. Schreib den. Fährt ein Bus um die Ecke und ist weg. Das ist unser Markenzeichen, der berühmte Mission-Unterhose-Witz. Okay, ich schreibe ihn dazu. Und dann werfen wir den Zettel in Frau Biebers Briefkasten. Ja. Bereits am kommenden Abend saß Herr Moll bei Frau Bieber am Esstisch und es gab Rouladen mit Klößen. Mission erfüllt. Neue Mission. Wir gucken uns die Villa an. Die alte weiße Villa war etwas Besonderes. An einer Seite grenzte der Garten der Villa direkt an unseren Garten. Niemand aus der Siedlung war jemals in der Villa gewesen. Sie hatte einem reichen alten Mann gehört, der war aber vor kurzem gestorben und die Villa stand leer. Die Zufahrt war stets durch eine dicke Eisenkette abgesperrt, an der ein rostiges Schild baumelte. »Zutritt bei Strafe verboten«, stand darauf. Aber sowas war Kalli natürlich egal. Er kletterte schon drüber. Oh, Digga, wenn du später mal als Geheimagent unterwegs bist, kannst du auch nicht bei jedem albernen Schild stoppen, das dir über den Weg läuft. Na gut, aber warte auf mich. Und wenn jemand kommt, dann... Hier rüber. Hier können wir durchs Fenster schauen. Alter. Oh. Hast du schon mal solche Möbel gesehen? Das sind echte Königsmöbel. Millionärsmöbel sind das. Da fuhr ein dicker, schwarzer Geländewagen vor die Absperrkette an der Auffahrt. Ein Mann in Anzug und mit schwarzer Sonnenbrille stieg aus. Er war riesig, mit Glatze und breitem Brustkorb und mächtig muskulösen Oberarmen. Keine Panik, der ist wahrscheinlich super nett, der Typ. Vielleicht lässt er uns ja sogar rein. Der Anzugmann telefonierte laut. Reg dich nicht auf, ich bin gerade da. Es ist alles easy hier. Nein, hier stört dich keiner. Ja, garantiert. Ja, ich pass auf, das weißt du doch. Also, ciao. Eine Sekunde lang starrte uns der Mann verblüfft an. Dann schoss er auf uns zu. Mit einem einzigen Satz war er bei uns und seine Pranken schlossen sich wie feste Klammern um unsere Arme. Wir haben nichts gemacht. Kinder stören. Wenn ich euch Kröten noch ein einziges Mal hier sehe, ihr versteht? Ich verstehe sie gut. Es ist sehr gut. Hundertprozentig gut. Und damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ich bin Johnny. Ich heiße Hannes. Und ich bin Kalli. Dann ließ uns Johnny los. Und wir liefen um unser Leben. Da läuft was. Irgendein großes geheimes Ding. Mann, ich dachte, der würde uns... Aber... Ist ja noch mal gut gegangen. Oh, ja, ich schon. Aber wir hätten gar nicht erst über die Kette steigen. Mist! Was? Kommt er noch mal? Nein, aber du sollst ja heute Abend zu uns zum Abendessen kommen. Hat meine Mutter doch gesagt. Okay, Doki, was gibt's denn? Du darfst nicht erzählen, dass wir bei dir DVDs geguckt haben. Und nicht erzählen, dass wir Chips und diesen Kram gegessen haben. Und keinesfalls was über die Benihottenhefte sagen. Und nichts von den Erdnusskeksen. Am allerbesten, du sprichst überhaupt nicht. Ich sag, dass du ganz schlimm erkältet Digga, bist. Für was hältst du mich? Ich kann mich benehmen, was glaubst du? Meine Gedärme sollen in der Sonne schmoren, wenn ich auch nur ein falsches Wort sage. Es gelang Kalli etwa 3 Sekunden lang, den Mund zu halten. Soll ich was vormachen? Aus meiner Comedy-Show? Ich habe gerade eine neue Nummer, die heißt Monster. Yeah. Der erste Track. Bombastisch und fett. Monsterzeit. Ich fresse alles auf. Fleisch und Öl und Raumschiffe. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ich bin der Marsmann in der Umlaufbahn und ich fresse, was ich kann. Meine Eltern starrten entgeistert auf den tobenden Kalli. Schließlich explodierte er mit einem gewaltigen Kaboom und ließ sich auf den Boden fallen. Es war ganz ruhig, bis mein Vater meinte, möchtest du lieber eine Gemüsefrikadelle oder ein Sellerieschnitzel, Kalli? Gemüse kann kein Schnitzel sein. Mein Vater erklärte Kalli dann, dass wir Vegetarier sind und kein Fleisch essen. Kein Fleisch? Aber Würstchen schon, oder? Mann, war ich froh, als das Abendessen vorüber war. Aber eines wusste ich jetzt. Kalli konnte sich nicht verstellen. Er konnte nicht anders sein, als er eben war. Einen Tag später trafen wir Frau Bieber und Herrn Moll auf der Straße. Sie standen vor der Auffahrt zur Villa. Frau Bieber hatte wohl beobachtet, dass alles Mögliche dort angeliefert wurde. Fliesen, Kabel, Holz. Die schienen die alte Villa also neu zu machen. Frau Bieber war auch überzeugt, dass da ein Millionär einzieht. Das hatte sie beim Friseur gehört. Kalli schüttelte den Kopf. Wenn das der Typ ist, den wir gestern getroffen haben, dann ist das ein echt fieser Millionär. Wer hat uns bedroht? Als Herr Moll das hörte, malmte er mit den Zähnen und stapfte zur Villa. Er würde es nicht zulassen, dass in seiner Siedlung jemand bedroht wird. Böse Menschen sind mein Spezialgebiet, rief er uns noch zu. Aus der Ferne konnten wir gut erkennen, wie sich Herr Moll Johnny näherte und die beiden hitzig zu gestikulieren und zu reden begannen. Johnny trat bedrohlich auf Herrn Moll zu. Herr Moll wich nicht zurück. Nur seine Hand schoss vor und packte Johnny an der Schulter. Erst als Johnny langsam in die Knie ging, ließ Herr Moll ihn los, wandte sich ab und schlenderte gemächlich zurück. Johnny maulte ihm hinterher. Pass bloß auf, du alter Schlafwagenschaffner! Aber Herr Moll war schon wieder bei uns. Mit dem Polizeispezialgriff hatte er ihn beruhigt. Aber auch Herr Moll war sich sicher, dass Johnny definitiv nicht sauber sei. Aber zumindest ziehe er nicht in die Villa. Johnny sei nur der Bodyguard, der Leibwächter des neuen Besitzers. Meine Eltern hatten sich mittlerweile dran gewöhnt, dass ich abends noch unterwegs war. Kalli und ich schlenderten auf der menschenleeren Straße entlang, als plötzlich Johnnys schwarzer Geländewagen in die Siedlung einbog. Direkt hinter ihm fuhr ein Laster. Neues Heim? Wir machen ihren Umzug, stand auf der Seitenwand. Hinterher! Wir gucken von hinten. Wir können von eurem Garten aus durch die Hecke rüber zur Villa. Nein, das können wir nicht. Die Hecke hat nämlich Dornen. Giftige Dornen wahrscheinlich. Die spießen uns auf und dann sind wir tot. Wir brauchen einen anderen Plan. Plan? Denk an Benny Hotten. Der überlegt doch nicht stundenlang, wenn er Gangster jagt. Hm. Der macht einfach. Ich hab's. Meine Eltern waren ausnahmsweise ausgegangen und das war gut so. Wir plünderten meinen Kleiderschrank. Jeder trug zwei lange Hosen übereinander, eine dicke Daunenjacke und Handschuhe. Um die Köpfe hatten wir uns Wollpullover und Schals gewickelt. Nur ein winziger Spalt für Augen und Nase blieb frei. Der Schweiß rann uns in Strömen von der Stirn, während wir uns durch das Gewirr der verschlungenen Äste kämpften. Ab durch die Hecke, Teil 2, Digga. Ich kann nicht mehr, Kalli. Boah, guck dir das an. Ich seh nix. Dornen und Äste. Na da, an der Hauswand, das ist Big. Da auf dem Bild, das die Möbelpacker an die Hauswand gelehnt haben. Weiter rechts. Das ist Big. Der Typ, der da so grinst auf dem Foto? Ja, muss bei einem Auftritt gemacht worden sein. Siehst du das Publikum vorne? Wie die ihm zujubeln? Er sieht ein bisschen eingebildet aus, der Typ. Stell das mal vor, der kennt Big vielleicht. Wenn der einzieht, dann gehen wir hin. Ja, super. Wir klingeln, Johnny macht auf und gibt uns eins auf die Nase. Das ist bestimmt Bigs bester Kumpel. Sein Kindergartenfreund, der da einzieht. Der lässt uns bestimmt rein. Und dann zeige ich ihm meine Show und vielleicht... Hast du heute eigentlich geübt? Ey, hab ich keine Zeit nicht gehabt, Digga. Aber morgen übe ich alle Tag. Ich schwöre, mein Manager... Manager? Das hörte sich gut an. Ich wusste nicht hundertprozentig, was ein Manager genau zu tun hatte, aber es war der perfekte Beruf für mich. Das spürte ich. Draußen brannte die Sonne, aber in meinem Zimmer war es angenehm kühl. Ich warf mich aufs Bett und holte das Benny-Hotten-Heft unter dem Kopfkissen hervor. Früher hatte ich jeden Tag einige Stunden im Bett oder im Garten auf der Liege verbracht und gelesen. Das war lange her. Nun gab es Wichtigeres zu tun. Kali würde nicht locker lassen, bis ich eine Lösung gefunden hatte, wie wir den neuen Nachbarn kennenlernen konnten. Trotzdem, ich verschob das Nachdenken auf später und schlug das Heftchen auf. Hotten und sein Partner Phil hatten sich im Parkhaus versteckt. Diesmal mussten sie den Gangster erwischen und alle Informationen über die Mafia aus ihm herausquetschen. Als urplötzlich das Feuer auf sie eröffnet wurde, ließen die beiden sich fallen und rollten unter den nächsten Wagen. Der Gangster entkam und Hotten und Phil beschlossen, einen Maulwurf bei der Mafia einzuschleusen. Bei Benny Hotten war es Phils Freundin, die sich als Assistentin beim Mafia-Boss einschlich. Aber klar, ich wusste jetzt, was Kalli und ich zu tun hatten. Frau Bieber, sie musste unser Maulwurf sein und den Nachbarn auskundschaften. Kalli? Ja, klaro. Frau Bieber, sie backt eine Willkommenstorte und bringt sie zur Villa hin. Der Typ lässt sie rein, er bietet ihr Kaffee an und sie reden und sie bekommt alles aus ihm raus. Genial. Wir gehen los und fragen sie. Nein, so geht das nicht. Sie darf nicht wissen, dass sie ein Maulwurf ist. Das machen wir anders. Ich schreibe einen Zettel. Super. Ja. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Ciao, Digga. So. Ihre Torten sind toll. Der neue Nachbar würde sich bestimmt freuen, wenn Sie ihm eine bringen. PS, fährt ein Bus um die Ecke und ist weg. Ich hatte die Botschaft in Frau Biebers Briefkasten geworfen und schon am kommenden Vormittag sahen wir Frau Bieber mit einer kleinen, prächtigen Torte zur Villa trippeln. Aber nach nur wenigen Minuten lief sie schon wieder die Auffahrt hinunter. Wir natürlich raus aus dem Haus und zu ihr hin. Der neue Nachbar hatte die Torte zwar genommen, erzählte Frau Bieber, aber dann sofort wieder die Tür zugemacht. Erkennen konnte Frau Bieber ihn auch nicht, weil er einen Kapuzenpulli trug und eine Sonnenbrille und einen Schal bis zur Nasenspitze. Sie vermutete, der arme Mann sei vielleicht entstellt, entsetzliche Narben und so. Und vielleicht wolle er ja nicht gesehen werden und wir sollten das respektieren. Respektieren, Tec-Mac-Pieren, Telenieren. Jetzt wird es doch richtig interessant. Aber erstmal ab ins Planschbecken. Digga, ist das eine Hitze. Nach ein paar Kreischvogel- und Motorradsprüngen ließen wir uns vor der Haustür in der Sonne trocknen. Wir wollten gerade anfangen, an Kallis Show zu üben, denn er hatte wirklich ewig nicht geübt. Da rollte ein weißer Mercedes aus der Villeneinfahrt und stoppte vor der Absperrkette. Die Fahrertür öffnete sich und der Nachbar stieg aus. Er sah exakt so aus, wie Frau Bieber ihn beschrieben hatte. Eilig öffnete er die Absperrkette, sauste wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Boah, das war er. Ja. Los, jetzt können wir gucken. Du hast doch schon alles gesehen. Haben wir schon vorne in die Fenster reingeguckt? Nein, müssen wir also noch machen. Aber nimm das Handtuch mit, über den Kopf, als Tarnung. Mist, die Fenster der Villa sind zu. Aber da oben, siehst du das kleine Fenster oberhalb der Haustür? Aha. Da. Wir machen Räuberleiter. Mist! Sie kommen! Sie sind an der Einfahrt! Rüber an die Hauswand, Kalli! Hier! Rüber unter das Handtuch! Ja! Was liegen denn hier für Handtücher rum? Das war der eine Mann. Der andere war Johnny. Kein Problem, Boss. Reg dich nicht auf. Ich nehme sie. Sind schon weg. Nie da gewesen. Hey, ich dachte, das sei sicher hier. Johnny hob die Handtücher auf. Er hatte uns entdeckt, wusste sogar noch unsere Namen. Ein grausames Lächeln hatte er im Gesicht. und in seiner Stimme lag der Hauch des Todes. Kalli und Hannes, ha, ich kümmere mich um euch, Milchschnitten. Doch in diesem Moment stürmte Herr Moll um die Ecke. Mann, ich habe mich selten so gefreut, ihn zu sehen. Er faselte was von Zeit für ein Tässchen Tee und kleiner Plausch. Herr Nachbar, herzlich willkommen und so. Dann nahm er mich und Kalli bei der Hand, lächelte Johnny an. So, und ihr habt euch gut unterhalten, ihr drei Schlingel, säuselte er ihm zu. Das passte Johnny gar nicht. Ausgelutschter Gurkenlurch. Aber Herr Moll sah ihm nur fest in die Augen und ging mit Kalli und mir zu unserem Haus zurück. Dort ließ sich Kalli wie vom Blitz getroffen zu Boden fallen. Das war Big, der Nachbar. Hä? Ich habe seine Stimme erkannt. Oh und Gott. Die Ringe, und die dicken Ringe mit den Glitzersteinen. Oh. Und ich hab's versaut. Oh, Kalli. Total versaut. Das hat mich so kennengelernt. Das hat mir alles versaut. Oh nein. Beruhig dich. Ich bin so ein Vollidiot. Kalli. Mein Gott. Ich musste Herrn Moll erst mal erklären, dass Kalli Komiker werden wollte und Big sein großes Vorbild war. Herr Moll kannte Big sogar. Ich zeigte ihm Kallis Showhefte und wie ich als Manager alles geordnet habe und Kalli jetzt üben müsse. Herr Moll fand es fabelhaft, dass ich für Kalli alles regelte. Ja, ich musste Big und Kalli zusammenbringen, damit Big Kalli half, ins Fernsehen zu kommen und ein Star zu werden. Was sollen wir nun tun? Ein Geschenk? Wir brauchen ein Geschenk für Big. Ja. Danach wird er uns lieben. Ja, aber es muss der Burner sein, ja. Dieses Geschenk. Ja. Es muss ihn flashen. Genau. Wir können auf keinen Fall mit so einem Pupsgeschenk ankommen. Nee. Wie viel Taschengeld hast du noch? Warte mal. Wir legten unser gesamtes Taschengeld zusammen, fuhren mit dem Bus ins Einkaufszentrum und marschierten zielstrebig in ein Schmuckgeschäft. Der König der Comedians sollte eine Krone bekommen. Mindestens eine dicke Kette. Oder so einen Ring mit einem dicken Stein. Von unseren 25 Euro wollten wir was Fettes kaufen. Leider fingen die fetten Stücke aber erst bei 100 Euro an. Wir also wieder raus aus dem Laden. Kalli konnte es nicht glauben. 100 Euro? Bin ich Millionär oder was? Tanze ich den Millionärstanz oder wie? Er begann mit den Schultern zu zucken und mit dem Hintern zu wackeln. Millionärstanz? Yeah. Yeah. Millionärstanz, Millionärstanz, Digga, ganz genau. Ey, was geht? Yeah. Die Leute blieben stehen und kamen näher. K-A-L-L-I, verstehst du? Yeah, yeah. Kalli mit seiner Show. Alright. Wir brauchen was Dickes, wir brauchen was Fettes. Und kein Shishi. Nix Süßes, nix Nettes. Wir brauchen was Krasses. Hallo, ho, ho, Leute. Das ist der Millionärstanz. Haltet euch fest, dub-dub-dub, denn jetzt geht's ab. Es kamen immer mehr Zuschauer und Kalli geriet in Hochform. Er sang das Begrüßungslied und danach machte er weiter mit dem Rest der Show. Monsterzeit! Die Leute fanden's klasse, lachten sogar an den richtigen Stellen. K-A-L-L-I, verstehst du? Und jetzt wird's fresh. Alter, wie erkennt man, dass ein Elefant in der Eisbox war? Hä? Hä? Keine Ahnung. Na, an den Fußstapfen in der Butter natürlich. Ganz genau. Und dann ganz zum Schluss fährt noch ein Bus um die Ecke und ist weg. Und dann rollte mir ein 50-Cent-Stück vor die Füße. Wem ist das denn runtergefallen, dachte ich mir. Aber nee, da kullerten die nächsten Münzen über den Boden. Wow, 5 Euro? Du müsstest es noch, warte mal, 15 Mal machen und dann können wir uns einen fetten Ring leisten. Ich mach das noch 1000 Mal, Digga. Aber erst muss ich was essen. Ich lade dich ein. Und die Hälfte gehört ja sowieso dir. Okay. Ohne dich wäre die Show ja gar keine Show. Ab in die Burgerbude. Und heute hauen wir den ganzen Verdienst auf den Kopf, dass das klar ist. Okay. Ja. Als wir zurück in der Siedlung waren, trafen wir Herrn Moll. Er hantierte mit einer kleinen Filmkamera herum und nahm Frau Bieber beim Blumengießen auf. Kalli schilderte ihnen das Problem, ein passendes Geschenk für Big zu finden. Herr Moll hatte eine Idee. Er lieh uns seine Kamera. Wir drehen einfach unseren eigenen Film. Ja, du machst die ganze Show. Yeah. Und wenn Big die sieht, dann will er dich auf jeden Fall treffen. Digga, das geht ab. Er lieferte seine Show ab, geriet nur wenige Male ins Stocken. Dann zog er jedes Mal eine Handvoll Konfetti aus der Hosentasche, warf es in die Luft und rief: Senf an der Decke, Stimmung, Leberwurst. Herr Moll brannte den Film noch abends auf CD, schrieb unsere Namen auf die Hülle und rief seinen Kurier. Ein Geheimkurier, der jeden Brief persönlich abliefert. Herr Moll ist halt Profi. So gehen wir sicher, dass Big das Geschenk bekommt und es nicht in Johnnys Hände gelangt. Der Kurier war sehr verärgert, als er von der Villa zurückkam. Pissflitsche hat er Big sogar genannt. Big hat wohl unsere Namen auf der CD gelesen und ist total ausgeflippt, hat sogar unsere CD weggepfeffert und will nie mehr Post von uns bekommen. Nein. Weggepfeffert? Komm, wir brauchen ihn nicht. Du wirst auch ohne ihn berühmt. Big ist ein Idiot. Hör auf, Big zu beleidigen. Aber wenn er sogar unser Geschenk wegwirft, wir bringen dich auch ohne ihn groß raus. Dafür bin ich doch dein Manager. Ich brauch keinen Manager. Du bist gefeuert. Seit unserem Streit war eine Woche vergangen. Ich saß abends in Unterhosen vor der Haustür. Ich würde für immer und ewig ohne Kalli bleiben müssen. Aber ich würde das Beste draus machen. Ich gehe einfach allein auf Mission Unterhose, einsam wie ein Wolf. In diesem Moment kam Kalli in Unterhosen hinter einem Busch hervor. Er war eindeutig auf Mission Unterhose. Unter dem Arm trug er ein hübsch eingewickeltes Päckchen. Kalli wollte sich bei mir entschuldigen, hatte sogar ein Geschenk für mich dabei. Kurz bevor er aber unser Haus erreichte, wechselte er die Straßenseite, lehnte sich dort an den Mülleimerkasten und starrte die Absperrkette der Villenzufahrt an. Das Geschenk war gar nicht für mich. Du kannst mich gar nicht übersehen. Ich übersehe dich nämlich schon. Na gut, wer zuerst lacht, ist tot. Okay. Fährt ein Bus um die Ecke und ist weg. So einfach war es nicht für ihn. Ich verzog keine Miene. Okay, noch einer. Geht ein Cowboy zum Friseur. Als er rauskommt, ist sein Pony weg. Okay, gewonnen. Jetzt vertragen, oder? Vertragen. In diesem Moment schoss Bigs Wagen auf die Absperrkette zu und bremste dort so heftig, dass die Kieselsteine bis zu uns flogen. Big sprang ins Freie, riss die Kofferraumtür auf und wühlte fluchend im Kofferraum. Er ließ den Wagen mit offenen Türen und laufendem Motor stehen und stampfte wutschnaubend zurück in die Villa. Okay, 1, 2, 3. Was hast du vor? Na, rüber zu Bigs Auto und rein in den Kofferraum. Ich konnte gar nicht so schnell schauen, wie Kalli in den Kofferraum hechtete und sich unter eine Decke wühlte. Komm da raus! Lass mich, ich muss mit ihm reden. Nein! Hannes! Ich wollte eigentlich abhauen, musste dann aber an Geheimagent Benny Hotten denken. Eine Regel gab es für Hotten, die unumstößlich war. Niemals würde er seinen Partner Phil im Stich lassen. Also kroch ich auf allen Vieren in den Kofferraum und schlüpfte zu Kalli unter die Decke. Einen Wimpernschlag später hörten wir Bigs Schritte auf dem Kies. Dann schlug die Kofferraumtür zu und Big raste die Straße hinab. Wir schwitzten unter der Decke im Kofferraum. Sehen konnten wir nichts, aber hören, wie Big ins Telefon bellte. Ja, was ist? Ja, klar bin ich auf dem Weg, ihr Flitzpiepen. Ja, große Showbühne. Und ich hab gesagt, ich will diese beiden Lufthuts nicht dabei haben. Ich mach die Show alleine. Kapiert? Ich mach sie allein. Ich bin Big. Habt ihr's? Mir kam's vor, als würde die Fahrt ewig dauern. Endlich parkte Big und schlug die Wagentür mit einem lauten Knall hinter sich zu. Wir müssen hinterher, Digga. Bigs Wagen stand auf einem weiten Platz, der zu allen Seiten von langen, hohen Hallen mit mächtigen Toren umgeben war. Da drüben läuft Big. Hinterher. Er geht in das Gebäude. Ja. Vor uns lag ein gigantischer Saal mit einer breiten Treppe. Sie führte durch hunderte Zuschauerreihen hinab zu einer gewaltigen Bühne. Vor ihr waren zahlreiche Kameras aufgebaut. Zwerge in Studio 1. Drehbeginn in 5 Minuten. Riechst du die Showluft? Das ist Fernsehen, Digga. Das ist die Luft des Erfolgs. Boah. Big war auf die Bühne gesprungen und hatte sich drohend vor einem kleinen Mann aufgebaut. So, Moppelchen, jetzt reden wir mal Klartext. Herr Regisseur, ich trete alleine auf. Hallo, ich trete alleine auf und nicht mit diesen Flitzpiepen da, diesen Lufttutzen, diesen Zwergen, okay? Am Bühnenrand standen eine pummelige Frau in einem zu engen Superheldenkostüm und ein winziges Männlein in einem viel zu großen Anzug. Wonder Woman und Herr Humpf. Oh. Der Regisseur versuchte, Big zu beruhigen, sagte immer wieder, es sind drei Stars in dieser Show, es sind die großen drei, Wonder Woman, Herr Humpf und du. Big wollte das nicht hören. Blödsinn! Es gibt nur einen großen, du Knietmännchen, du Zwerg, du Herzelframpf. Oha, jetzt ging es richtig zur Sache. Ich sah, wie der Regisseur die Augen schloss, einige Male tief einatmete und dann brüllte, raus, raus. Und Big zog ab. Wutschnaubend stolperte er die Treppe hinauf und schimpfte wie ein Berserker zu ihm runter. Ihr Anfänger, ihr Dilettanten, ihr Nichtskönner, Herzensverzwerge. Mann, oh Mann, in was waren wir denn da geraten? Jetzt baute sich eine Frau mit Kopfhörern vor dem Regisseur auf. Und jetzt? Fragte sie. Die Show heißt die großen drei. Wir brauchen einen dritten Comedian. Ich bin ein Manager, sagte ich zu ihnen. Sie rafften es aber nicht, wollten mich zu den Zwergen im Studio 1 schicken. Ich erklärte ihnen nochmal, dass ich Manager war und jemanden für ihre Show hatte. Sie nahmen mich immer noch nicht ernst. Es half nichts. Kali musste zeigen, was er drauf hatte. Tu, was dein Manager dir sagt. Willkommenstanz. Da sind deine Kameras. Yeah. Kameras? Wo? Moment. Hallo, Leute. Jetzt macht euch auf was gefasst. Hier kommt Kali mit seiner Show. Yeah. Haltet euch fest, du Dubidi-Dub, denn jetzt geht's ab. Alright. Super, super. Und jetzt den Rest der Show. Los. Yeah, yeah. Und wissen Sie eigentlich, warum Elefanten nicht Fahrrad fahren? Weil ihr Pony geklaut wurde. Ganz genau. Alright. Kali brachte von Anfang an sämtliche Witze durcheinander und rief stattdessen Senf an der Decke, Leberwurst. Aber warum der Elefant im Kühlschrank? Den Cowboy. Also diese Sache mit dem Cowboy sieht folgendermaßen aus. Als Kali den Faden völlig verloren hatte, erzählte er von Mission Unterhose und übertrieb maßlos. Mein Freund hier, der ist geflogen. Der springt über zwei Hecken. Also der ist der Wahnsinn. Da sieht ein Känguru echt alt aus. Rein krasse Wahrheit. Ich schwör mal. Tschüss, der Typ ist krass. Kali mit seiner Show. K-A-L-L-I, verstehst du? Der Regisseur war völlig von den Socken. Baby, erste Sahne, du bist gekauft! Er umarmte Kali. Dann kam er zu mir und meinte, wir hätten einiges zu besprechen. Schließlich war ich ja Kalis Manager. Wir sprachen lange über die Show, die am nächsten Morgen stattfinden sollte. Anschließend wurden Kali und ich in einer großen schwarzen Limousine nach Hause chauffiert. Ich hab noch was für dich, hä? Das Päckchen. Echt? Ja. Für dich. Aber eigentlich war das doch für Big, oder? Pack's aus. Das kann nie im Leben für Big sein. Na los. Heiß. Es war ein Becher mit goldenem Rand und einem goldenen Henkel. Er sah kostbar aus. Das Kostbarste jedoch war, was in großen, goldenen, verschnörkelten Buchstaben auf ihm geschrieben stand. Du bist der Beste. Das bist du nämlich. Der beste Manager und Mission Unterhose-Partner der Welt. Und mein bester Freund. Selber bester Freund. Mission Unterhose von Silvia Heinlein, yeah. Hannes Sebastian Weber und Kali Max Wagner, Big Johannes Hitzelberger und Johnny Kaifona, Funk, Bearbeitung und Regie Tina Gentner, yeah. Technik und Sounddesign Markus Huber, Markus Huber, Redaktion? Yeah. Kai Frohner. Alright. Und zwar wo? Bayerischer Rundfunk 2015. Yeah.